Franken, Römer und Langobarden und all die anderen Exoten. Hier bekommt jeder nach seiner Fasson Attraktionen geboten. Woher kommt Paris oder Rom oder aus fernen Provinzen? Strömt nur herbei, ihr Bürger und Bauern, ihr Bettler, Barone und Prinzen. Seid ihr, um dem Leben zu frönen, dann lautet das Motto jetzt oder nie. Kommt herbei und lasst euch verwöhnen am Jahrmarkt, Jahrmarkt in Den feinsten Stoffe direkt aus Byzanz. Delikatessen aus Honig und Mandeln. Samt und Seide von prachtvollem Glanz. Ein neues Gewand für den stattlichen Herrn. Ein Band aus geprägtem Leder. Und für das Fräulein ein Kleid. Dazu ein Kopfschmuck aus Samt und faulen Federn. Was fällt euch ein? Sie ist nichts als eine Dienerin. Hier, für dich. Einen Denarius. Gib ihn mit Bedacht aus und sei auf der Hut. Jeder hier wird versuchen, dir dein Geld aus der Tasche zu ziehen. Wie alles klingt und wie alles duftet, so fremd und aufregend schön. So viele neue Formen und Farben habe ich noch nie auf einmal gesehen. Lass dich nicht blenden von Spielen und Gauklern. Dubiosen Gesinde. Wir bügeln und handeln und stoffen und tauschen, das ist unsere Lebensphilosophie. Wir würden sogar unsere Weiber verkaufen am Jahrmarkt. Jahrmarkt in Sande. Was morgen ist, weiß Gott allein. Jahrmarkt in Saint-Denis. Jahrmarkt in Saint-Denis. Jahrmarkt in Saint-Denis. Fest in Illusionen, ein Zauber und Magie. Jahrmarkt. Jahrmarkt in Saint-Denis. Reliquien, Devotionalien, Gäste in Portware. Tun Sie auch etwas für und so manche Rarität. Reliquien aus dem Heiligen Land in bester Markenqualität. Heute große Sonderaktion, nur hier in Saint-Denis. Splitter vom Kreuze des Herrn in formschönen Samtetui. Na, mein Herr, wäre das nichts für Sie? Auch im Angebot habe ich eine Haarsträhne vom Heiligen Willibrot, einen Fingernagel vom Heiligen Romarik, einen Fetzen Stoff vom Umhang der jungfräulichen Märtyrerin Genoveva. Führt ihr auch Zähne der Heiligen Waltrudis? Im Augenblick nicht. Aber wie kann ich bestellen? Morgen wären sie da. Aber was ich hier in den Händen halte, ist wohl das Wertvollste und Kostbarste, was ihr je zu Gesicht bekommen habt. Ein paar Tropfen Milch von der Heiligen Mutter Maria Gottes. Na, junge Dame, wäre das nichts für euch? Was soll es denn kosten? Ich gebe es euch für einen Denarius. Wie könnt ihr etwas so Kostbares für so wenig Geld verkaufen? Die Milch sieht frisch aus, obwohl sie doch über 800 Jahre alt sein müsste. Köstlich. Meine besten Empfehlungen an eure Ziegel. Wir hüpfen und handeln und schnaufen und tauschen, das ist unsere Lebensphilosophie. Wir würden sogar unsere Weiber verkaufen und ja.